3.3 Hallo und guten Tag. Ich freue mich sehr über so viele neugierige Gesichter. Mein Name ist Adam Nowak und ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Volkshochschule zu unserem Workshop Ich und die anderen. Wie schaffe ich Grenzen? Heute geht es bei uns um das Thema Burnout durch Empathie. In unserem Workshop werden Sie lernen, sich besser von anderen abzugrenzen, um einem Empathie-Burnout vorzubeugen. Bevor wir zu den praktischen Übungen kommen, möchte ich Ihnen kurz noch einen theoretischen Überblick über das Thema Empathie-Burnout verschaffen. Dazu werde ich erklären, was genau man unter einem Empathie-Burnout versteht und was der Unterschied zu einem normalen Burnout ist. Als zweites möchte ich auf die Frage eingehen, wen trifft ein Empathie-Burnout? Also, wer ist besonders gefährdet? Als drittes möchte ich auf einige Ursachen eines solchen Burnouts eingehen, also die Frage beantworten, warum es zum Empathie-Burnout kommt. Und abschließend, im vierten Punkt, werde ich auf die Folgen zu sprechen kommen. Zu welchen Folgen kann es privat und beruflich und auch gesellschaftlich kommen? Kommen wir zum ersten Punkt. Was genau ist ein Empathie-Burnout? Damit ist ein Stressgefühl gemeint, ein Gefühl von andauernder emotionaler Erschöpfung, wie wir es von einem gewöhnlichen Burnout durch Überarbeitung kennen. Das Besondere ist hier aber, der Stress und die Erschöpfung werden dadurch ausgelöst, dass man regelmäßig mit Menschen zu tun hat, denen es nicht gut geht und die Probleme haben. Dabei ist es übrigens egal, ob diese Probleme körperlich oder psychisch sind. Das Entscheidende ist, die Grenze zwischen dem eigenen Leid und dem fremden Leid vermischt sich. Wenn es einem nicht gelingt, sich von der Not anderer abzugrenzen, kann es zu einem Empathie-Burnout kommen. Sie sehen also, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn es kann jeden treffen. Wobei wir beim zweiten Punkt wären. Wer ist besonders gefährdet? Grundsätzlich können, wie ich gerade sagte, alle Menschen betroffen sein. Das kann im Privatleben sein, zum Beispiel, wenn man sich um ein krankes Familienmitglied kümmert und es pflegt. Auch das regelmäßige Treffen mit einem Freund, der unter Depressionen leidet, kann zu einem Empathie-Burnout führen. Manche Menschen sind in ihrem Berufsleben davon betroffen, vor allem die Berufsgruppen, die sich Tag für Tag um andere Menschen kümmern. Das sind natürlich Menschen in pflegenden Berufen, wie Kranken- und Altenpfleger und Pflegerinnen oder Ärztinnen und Ärzte. Dazu kommen die Berufsgruppen, die sich um unsere psychische Gesundheit kümmern, wie Therapeutinnen und Therapeuten, Psychologinnen und Psychologen. Sie alle lernen in ihrem Berufsalltag viele Menschen in problematischen Lebenssituationen kennen und hören viele dramatische Geschichten. Wenn es ihnen nicht gelingt, sich gut abzugrenzen, kann das Leid ihrer Patientinnen und Patienten zu ihrem eigenen werden. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer werden täglich mit den Gefühlen und Bedürfnissen von so vielen Kindern und Jugendlichen gleichzeitig konfrontiert und können so überfordert werden. Damit möchte ich nun zum dritten Punkt, den Ursachen, kommen. Ich habe anfangs schon gesagt, dass die fehlende Abgrenzung, also ein zu viel an Empathie, die Hauptursache eines Empathie-Burnouts ist. Daher auch der Name. Die Erschöpfung kommt zustande, weil man ständig emotional aktiv ist. Helfen macht müde. Besonders schwierig ist es, wenn man helfen will, aber nicht kann. Wenn der Freund immer wieder in seine Depression zurückfällt. Wenn die Patientin, die man pflegt und zu retten versucht, letztlich doch stirbt. Dann kommt zu dem Gefühl des Mitleidens noch ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Hoffnungslosigkeit. Eine andere Schwierigkeit im Beruf ist, dass die meisten Menschen unter enormem Zeitdruck arbeiten müssen. Ein Krankenpfleger in Deutschland betreut durchschnittlich 13 Patienten gleichzeitig. Eine Lehrerin hat zwischen 25 und 30 Kinder in ihrer Klasse. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, auch eine besonders gefährdete Berufsgruppe, gibt es nur selten Vollzeitstellen in Deutschland, sodass auch hier die Zeit oft nicht reicht. Sie alle müssen sich also permanent und in kurzer Zeit auf neue Menschen und neue Probleme einlassen. So rutschen sie ständig von einem Gefühl ins nächste. Da ist es völlig verständlich, dass der Körper irgendwann an seine Grenzen kommt. Gut, wenn es bis hierhin keine Fragen gibt, dann möchte ich zum letzten Punkt kommen: die Folgen. Ein Burnout, das ist hoffentlich bekannt, kann sehr schwere Folgen haben. Im Privaten führt es häufig zu Desinteresse und Distanzierung der Betroffenen. Man interessiert sich weniger für die anderen, zieht sich zurück oder wird ungeduldig und manchmal auch aggressiv. Im Berufsleben kann ein Burnout dazu führen, dass man vor Erschöpfung Fehler macht, unabsichtlich. Und noch schlimmer, sich absichtlich weniger Mühe gibt. Es dürfte klar sein, dass wir unbedingt vermeiden müssen, dass die Menschen, die sich in Beruf um andere kümmern, einen Burnout erleiden. Denn sonst könnte es passieren, dass manchen Menschen nicht mehr ausreichend geholfen wird. Wir sehen, dass ein Empathie-Burnout nicht nur direkte Folgen auf das eigene private und berufliche Umfeld hat, sondern sich auch negativ auf die ganze Gesellschaft auswirken kann. So, das war es erstmal von meiner Seite. Bevor wir uns nun in unserem Workshop damit beschäftigen möchten, wie wir ein Empathie-Burnout vermeiden können, würde mich vorher noch interessieren, ob es Ihrerseits Fragen und Anmerkungen dazu gibt. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause.